Sherlock Holmes und der Fall Karl Marx von David Zane Meyerowitz. Musik Matthias Turo. Regie Dieter Karls. Die Welt ist meine Vorstellung. Ich kenne weder die Sonne noch die Erde. Ich kenne nur ein Auge, das die Sonne sieht. Eine Hand, die die Erde fühlt. Die Welt um mich herum ist nur als Vorstellung da. Und das heißt, sie ist nur da in Bezug auf etwas anderes, nämlich das, was vorstellt. Und das bin ich. Ich, Sherlock Holmes. Die Welt ist also Vorstellung. Daher ist die Welt nur in meiner Wahrnehmung von ihr repräsentiert. Bin ich das gleiche Geschöpf, das ich im Spiegel sehe, oder bin ich mehr als das? Das Geschöpf, das sein Bild, ein nicht bewusstes Ding, im Spiegel sieht. Kann ich meine eigenen Fingernägel kennen? Sind sie allein die in der Vorstellung meiner Fingernägel wahrgenommene Welt? Und wenn ich sie abschneide? Zum Beispiel diese eiligen Schritte auf der Straße, die sich nähern. Ich kann sie hören, aber ich kann den Körper, der sie verursacht, nicht sehen. Ich kann sein gewichtiges Herannahen hören und es mir in meinem Vorbild vorstellen. Er ist unentschlossen in seinen Bewegungen, aber existiert dieser Mensch, der unter meinem Fenster über die Straße schlurft, in meiner bloßen Wahrnehmung des Geräusches, das er macht? Oder ist dieses Geräusch bloß seine Vorstellung? Auf jeden Fall nehme ich ihn nur als Vorstellung meines Bildes von ihm wahr, bis er sich manifestiert und meine Türklingel drückt. Ich nehme an, Sie haben nicht geklingelt, um sich nicht in der Rolle eines Bittstellers zu präsentieren, sondern als jemand, der die Absicht hat, auf seinem Anliegen zu beharren. Nein, ich wollte nur nicht so viel Krach machen. Sie sind Mr. Sherlock Holmes? Wen hatten Sie erwartet? Einen älteren Mann. Aber Sie sind genauso alt, wie ich aufgrund Ihres schleppenden Ganges über die Straße berechnet habe. Mr. Teasdale. Ich bin müde. Ich bin eine halbe Stunde gelaufen. 40 Minuten, um genau zu sein. So lange brauchen Sie bei Ihrem Tempo von Kentish Town hierher. Woher wissen Sie, dass ich von Kentish Town komme? Der Wind, Sir, weht im Augenblick von Norden. Was erklärt, warum Ihr Haar hinten nach vorn steht und warum Ihr Gesicht nicht gerötet ist. Sie sind in Richtung Süden gegangen. Vor knapp einer Stunde hat es zu regnen aufgehört. Weder Ihr Hut noch Ihr Mantel sind nass geworden. Und wenn Sie zu Fuß gegangen sind, sind Sie innerhalb der letzten 50 Minuten aufgebrochen. Sie sind allerdings auf matschigen Straßen gelaufen, wodurch sich zweifellos der noch nicht ganz getrocknete Lehm an Ihren Schuhen erklärt. Eine bestimmte rötliche Lehmsorte, die auf den neu angelegten Pflasterungen in der Umgebung von Kentish Town vorkommt. Wenn Sie so clever sind, Mr. Sherlock Holmes, können Sie mir sicher auch ganz genau sagen, aus welchem Teil von Kentish Town ich komme. Rheinland-Pfalz. Irgendwo östlich von Kaiserslautern, nicht wahr? Aus Trier, um genau zu sein. Ah, ja, stimmt. Entschuldigung. Ich kann den Akzent von Trier kaum noch von dem von Kaiserslautern unterscheiden, Mr. Teasdale. Nein, nur Teasdale. Kaum. Jeder, der einen braucht, um sich an seinen eigenen Namen zu erinnern, verdient es, dass das an ihm kleben bleibt, bis er gesteht. Meinen richtigen Namen kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Die Sache ist zu gefährlich. Schauen Sie hier. Wir hatten Ihren Sprössling gekidnappt. Man wird Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Lösegeld 5.000 Pfund Sterling. Das ist ein Fall für die Polizei. Ich kann nicht zur Polizei gehen. Das würde in meinen Kreisen auf Unverständnis stoßen. Wie alt ist der Sprössling? 700 Seiten alt. Der Sprössling, Mr. Holmes, ist ein Manuskript. Dass ich es so nenne, ist ein privater Gag. Ich dachte, es würde 9 Monate dauern, um es zu gebären. Aber es hat 10 Jahre gedauert. Wenn es, wie Sie sagen, ein privater Gag ist, wäre es nicht vermessen zu schließen, dass der Autor dieser Botschaft Sie gut kennt, Ihnen vielleicht sogar sehr nahe steht. Ja, möglich. Kann sein. Haben Sie irgendwelche Feinde? So viele, als es Teufel gibt in dem, was Sie Hölle nennen. Hatte außer Ihnen irgendwer sonst Zugang dazu? Meine Tochter. Sie kopiert meine Notizen für mich. Aber sie weiß von dieser Sache nichts. Was können Sie mir sonst noch sagen? Ich brauche ein paar Anhaltspunkte. Das ist eine Kopie meiner Schrift. Das sind 700 Seiten in einem grünen Ordner. Hat es einen Titel? Das Kapital. Ökonomie, verstehe. Wo kann ich Sie erreichen? Nirgends. Das ist zu gefährlich. Wenn es soweit ist, werde ich mich bei Ihnen melden. Einen Augenblick, da ist noch eine Kleinigkeit. Mein Honorar. Das Honorar. Wenn Sie zur Regent's Park Road Nummer 122 gehen, können Sie das Geld verlangen. Der Hausbesitzer wird es Ihnen sofort geben. Und wie lautet der Name dieses Herrn? Kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist zu gefährlich. Ja. Es tut mir leid. Sie müssen sich geirrt haben. Regent's Park Road Nummer 122. Das ist hundertprozentig die Adresse, die man mir gegeben hat. Ein Irrtum. Sie kennen nicht zufällig einen gewissen Mr. Teasdale? Nein. Könnte ich den Hauseigentümer sprechen? Er kennt ihn sicher. Mr. Engels ist nicht da im Moment. Engels? Ist das ein deutscher Herr mit einem Bart? Und wenn er das wäre? Jemand hat mir gestern Abend einen Besuch abgestattet. Ich glaube, das war er. Ausgeschlossen. Mr. Engels ist in Frankreich. Sie sind seine Tochter, nicht wahr? Nein, Sir. Sie sehen ihm aber zum Verwechseln ähnlich. Wirklich erstaunlich. Ich verstehe wirklich nicht, was Sie meinen. Hören Sie, ich versuche, nicht kompliziert zu sein. Mag sein, dass Sie das versuchen, aber Sie sind es. Sie mögen es nicht, wenn man Ihnen Fragen stellt, oder? Und Sie? Ich? Oh, ja, ich mag das. Beides. Fragen stellen, Fragen beantworten. Ausgezeichnet. Dann verhören Sie sich selber. Ich sage Ihnen, Watson, ich habe mich nicht geirrt. Ich sehe mit Vergnügen, dass man Sie einmal zum Narren gehalten hat, Holmes. Es war das gleiche Mädchen, ich bin ganz sicher. Ich habe noch nie eine so große Ähnlichkeit zwischen Vater und Tochter gesehen. Ganz ungewöhnlich. Und der Vater? Ich stand stundenlang auf der Straße vor dem Haus. Ich wollte sehen, ob er auftaucht. Aber sie scheint allein im Haus zu sein. Wenigstens habe ich seinen richtigen Namen herausgefunden. Friedrich Engels. Engels, der Kommunist. Sie kennen diesen Mann? Sie nicht? Das erstaunt mich. Ich kann Ihnen eines verraten. Engels hat keine Tochter. Ach, woher wissen Sie das? Ich bin mit ihm auf der Fuchsjagd gewesen. Hin und wieder spielen wir Bridge. Sie spielen Bridge? Mit einem Kommunisten? Wenn er Bridge spielt, ist er nicht Kommunist. Dann ist er Gentleman. Ich sage Ihnen, das Mädchen, das ich gesehen habe, das ist er, nur ohne den Salz- und Pfefferbart. Aha. Engels ist nur Pfeffer und kein Salz. Wie ist sein Englisch? So perfekt, wie man das erwarten kann. Von einem Kraut. Dann ist er es nicht. Mein Kraut setzt das Verb ans Ende des Satzes. Sie sind reingelegt worden, Holmes. Scheint ganz so. Aber wenn er nicht Engels war, wer zum Teufel war er dann? Sie sind gewiss nicht hergekommen, um mir zu sagen, wie ich heiße. Ich muss darauf bestehen, Miss Marx. Miss Eleanor Marx, Tochter des Mr. Karl Marx aus Kentish Town. Wissen Sie, neulich Abend hat mich Ihr Vater aufgesucht. Mein Vater geht abends nicht aus. Er wollte meine Dienste in Anspruch nehmen. Und wofür bitte? Um herauszufinden, wer seinen Sprössling entführt hat. Irgendwer hat Ihnen einen Streich gespielt, Mr. Holmes. Daran habe ich auch schon gedacht, aber wer? Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht behilflich sein. Vielleicht doch. Kennen Sie diese Handschrift? Überhaupt nicht. Diese Lösegeldforderung ist nicht von einer Person geschrieben worden, die Englisch spricht. Na, woher wollen Sie das wissen? Einerseits ist der Satz, wir hatten Ihren Sprössling entführt, im Plusquamperfekt geschrieben, statt im Perfekt. Und es könnte auch ein ungebildeter Engländer sein. Der gewöhnt ist, in kyrillischer Schrift zu schreiben, das bezweifle ich. Schauen Sie sich an, wie merkwürdig die Buchstaben am Ende nach oben ringeln, als ob der Schreiber die Enden der Wörter ganz selbstverständlich über den Buchstaben rollen wollte und sich jedes Mal zurückhalten müsste. Gibt es einen Russen, der Interesse daran haben könnte, dieses gefährliche Manuskript zu stehlen? Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht behilflich sein. Das haben Sie jetzt schon zweimal gesagt, Miss Marx. Was fürchten Sie denn eigentlich? Ich habe eine angeborene Abneigung gegen alles, was nach Polizei riecht. Sogar gegen Privatdetektive. Gut. Lassen Sie mich offen mit Ihnen reden. Haben Sie das denn nicht bisher? Also, ein deutscher Herr, der behauptet, Mr. Teasdale aus Kentish Town, via Rheinland-Pfalz zu sein, bittet mich, aufgrund einer schlecht und halb kyrillisch geschriebenen Nachricht, dringend um Hilfe, sein entführtes Manuskript wiederzufinden. Wenn es sich, wie Sie vermuten, um einen Streich handelt, warum wurde ich dann involviert? Ich fürchte, ich kann Ihnen... Versuchen Sie Bakunin. Bakunin? Bakunin. Den Anarchisten. Holmes, sind Sie sicher? Psst, vertrauen Sie mir. Und sprechen Sie nur, wenn es unbedingt sein muss, Watson. Sonst verraten Sie uns. Guten Abend, Genosse Bakunin. Genosse? Merkwürdig. Ich kann mich nicht erinnern, Sie beide schon mal bei unseren Versammlungen gesehen zu haben. Tatsache ist, Genosse, wir sind heute hergekommen, um uns der Bewegung anzuschließen. Der Bewegung anschließen? Ja, wir haben von den Kumpels in der Fabrik von Ihnen gehört. Welcher Fabrik? East London Smelters. Hochofenarbeiter sind Sie? Ich ja, Genosse. Mein Freund Sam hier ist Botenläufer. Bakunin, warum Zeit mit Polizeispitzeln vertun? Wir sind so nahe am Fluss. Augenblick noch nach elf. Also, ihr Männer wollt euch der anarchistischen Bewegung anschließen? Wenn Sie uns zulassen, Sir. Sir? Soll ich euch Mitgliedsausweise geben? Werdet ihr Beitrag zahlen? Wir tun alles, was die Bewegung von uns verlangt, Genosse Buchanan. Bakunin. Alles, was die Bewegung von euch verlangt. Das ist Marxens Bewegung, nicht meine. Meiner kann man nicht beitreten. Es gibt keine Mitgliedschaft in einer anarchistischen Gruppe. Sie sollten das wissen, Mr. Sherlock Holmes. Der Fluss. Ich kümmere mich um die beiden. Nach Hayef. Müssen alle Leute wissen, wer du bist. Wieso nicht? Das ist ein Minsker Miniaturdolch. Illegal in England, wissen Sie. Legal, illegal. Was bedeuten diese Wörter für mich? Wissen Sie, was für Verbrechen sich hinter dem Wort Legalität verbergen? Wer hat entschieden, was legal ist oder nicht? Legale Verbrecher haben es entschieden und sich Macht über andere gegeben. Schauen Sie, mein guter Mann. Mr. Nachayev ist eindeutig nicht Ihr guter Mann, Watson. Und ich glaube, Sie täten gut daran, die Hand, die diesen Minsker Miniaturdolch hält, nicht herauszufordern. Eine Hand, die für die Präzision Ihres Stoßes wohlbekannt ist. Was können Sie denn über mich wissen? Nicht mehr, als Sie mir selber mitteilen. Durch die Stellung Ihrer Beine, die Art, das Messer zu halten, die Art, wie Sie Ihre Augen benutzen, um den Blick Ihres Opfers abzulenken. Eines Tages werde ich vielleicht auch Sie überraschen. Sie, der vorgibt, alles zu sehen, alles zu wissen. Vergiss es. Wir werden den berühmten Sherlock Holmes nicht töten. Jedenfalls noch nicht. Trinken Sie, Holmes. Und erklären Sie mir, warum Sie hergekommen sind und warum Sie sich über mich lustig machen. Warum hat Marx Sie geschickt? Will er mich bespitzeln? Wozu braucht er einen Detektiv? Er hat schon jede Menge Informanten in meinen Reihen. Das gibt Ihnen die Gewissheit, dass ich Herrn Marx vertrete. Wer sonst würde Sie in dieser Aufmachung herschicken, in dieser Verkleidung, als Mann aus der Arbeiterklasse? Ganz nach der reaktionärsten Vorstellung. Mit schwarzer Farbe unter den Fingernägeln. Sie haben sein kostbares Manuskript gestohlen. Bakunin, wenn ich ihm nur einen Finger abschneide. Oder vielleicht zwei... Später, Rajew. Lassen Sie mich versuchen, Sie zu verstehen. Ich habe Marxens Manuskript gestohlen. Sie haben das selbst zugeschrieben. Wir hatten Ihren Sprössling gekidnappt. Man wird Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Lösegeld 5000 Pfund Sterling. Das ist eine ausgezeichnete Nachahmung meiner Handschrift. Waren Sie das? Können Sie beweisen, dass es sich um eine Fälschung handelt? Was gibt es da zu beweisen? Ich habe Englisch sprechen gelernt, so ungefähr, aber schreiben. Noch dazu mit englischen Buchstaben. Die sich am Ende nach oben ringeln, wie bei kyrillischer Schrift. Ein Meisterwerk. Es sieht exakt so aus, als habe das ein Russe geschrieben. Sogar ich würde es glauben. Ich habe auch einen Zettel. Von Herrn Marx. Mhm. Bakunin ist ein Polizeispitzel. Er bekommt 25.000 Pfund im Jahr vom Zar, um Exilhosen zu bespitzeln. Er will die Arbeiterinternationale zerbrechen und sie zu seinem eigenen Werkzeug machen. Er bereichert sich an dem Geld, das den Arbeitern gestohlen wird. Diese Handzettel verteilt er an alle meine Anhänger und an die gesamte russische Exilgemeinde. Nichts als üble Nachrede. Und in perfektem Deutsch-Englisch geschrieben. Das habe ich nicht geschrieben. Ich arbeite nicht mit Bakunins Methoden. Sie stehen über übler Nachrede, Herr Marx? Ich bin gegen persönliche Gewaltanwendung. Ach, Sie spielen auf diesen Nachajew an. Der Zerstörungsdrang ist ein kreativer Drang. Man weiß, dass Nachajew in St. Petersburg einen Kommilitonen ermordet hat, nur um zu beweisen, dass man das tun kann. Aber Sie haben Bakunin beschuldigt, Gelder von Arbeiterorganisationen zu stehlen und sogar ein Agent des Zars zu sein. Ist es da denn verwunderlich, wenn er sich gegen Sie zur Wehr setzt? Bakunin will den Arbeiter mit seinem anarchistischen Unsinn an der Nase herumführen, indem er ihm rät, die Revolution jetzt zu machen, sofort, ohne irgendeine Vorbereitung. Sie als ein logisch denkender Mann können verstehen, wie dumm das ist. Es stört mich nicht, Ihnen zu sagen, Herr Marx, dass ich alles, wofür Sie und Ihr Bakunin stehen, verabscheue. Und wenn ich gewusst hätte, wer Sie sind, als Sie neulich Abend in die Baker Street gekommen sind, hätte ich Ihnen die Tür gewiesen. Wenn Sie wüssten, wie wichtig es für mich ist, das Manuskript wiederzufinden. Es ist mein Lebenswerk. 10 Jahre Arbeit stecken darin. Ich habe mein Augenlicht darüber eingebüßt. Meine Gesundheit. Alles. Es ist nicht meine Gewohnheit, einen Fall aufzugeben, bevor er gelöst ist. Aber Ihr Kapital ist nicht das Buch, das ich gerettet haben muss. Versuchen Sie es noch ein einziges Mal. Bitte. Natürlich war es Bakunin. Sonst würde es niemand... Es tut mir leid, aber es ist unmöglich. Ich diene einem anderen Gott, Herr Marx. Ja, Mammon. Wie haben Sie mich gefunden? Wir hatten ja schon festgestellt, dass Sie in Kentish Town wohnen und durch Baustellen gehen mussten, um zu mir zu kommen. Dann wurde mir Ihr Haus unabsichtlich, aber präzise von der Spezialeinheit gezeigt, die es Tag und Nacht nicht aus den Augen lässt. Sie müssen wirklich ein gefährlicher Mann sein, wie Sie so gern sagen. Ich habe sogar den Polizeikommissar ausgemacht, unter einem Baum auf der anderen Straßenseite. Sir Charles Warren. Ich warte nur, bis er fort ist, dann gehe ich. Ich bin nur gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich mich entschlossen habe, mich von dem Fall zurückzuziehen. Wenn ich Geld hätte, Mr. Sherlock Holmes, würde ich Sie für die verlorene Zeit bezahlen. Meine Zeit ist niemals verloren, Herr Marx. Einen Teil davon habe ich dazu benutzt, Ihre Werke zu lesen. Sehr aufschlussreich für eine asoziale Person wie mich. Ich muss zugeben, dass, auch wenn ich Ihre politischen Schlüsse verdammenswert und aufrührerisch finde, vieles von dem, was Sie sagen, aufgrund der Kraft seiner Logik und Deduktion nicht widerlegt werden kann. Ah ja. Aber Sie begehen einen gewaltigen, unverzeihlichen Fehler. Nur einen? Welchen? Wenn Sie schreiben, Religion ist das Opium des Volkes. Eine schreckliche Metapher, ein ganz und gar negativer, unfairer und sensationslüsterner Vergleich. Sie meinen also, ich irre mich? Über Religion keineswegs. Aber Sie haben nie Opium probiert. Das subjektive Korrelat der Kausalität ist das Verstehen. Und es ist nicht mehr als das. Kausalität zu kennen, ist die einzige Funktion des Verstehens, seine einzige Kraft. Andererseits besteht alle Kausalität und somit alle Materie und in der Folge die Gesamtheit der Realität nur für das Verstehen, durch das Verstehen, im Verstehen. Die erste, einfachste, immer gegenwärtige Manifestation des Verstehens ist die Wahrnehmung der tatsächlichen Welt. Das ist mir bei den Klängen der Barcarole eingefallen, die ich spielte, während ich über Schopenhauer meditierte. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass jeder in dieser Geschichte gelogen hat. Sowohl Bakunin als auch Marx. Jeder. Aus seinen eigenen Gründen. Und Miss Eleanor Marx ebenso. Ich dachte, Sie hätten diesen Fall aufgegeben. Das habe ich auch. Aber es beschäftigt mich trotzdem. Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich ich war in dieser merkwürdig radikalen Welt und das... Zeigen Sie mir Ihre Augen. Mein lieber Watts. Zeigen Sie mir Ihre Augen, Holmes. Ja, das dachte ich mir schon. Und wie lange dauert es diesmal? Seit Donnerstag, 21.47 Uhr. Intravenös oder nasal? Eine köstliche Kombination von beidem. Ich dachte, wir hätten ausgemacht... Mein lieber, treuer Doktor, ich musste meine Wahrnehmung schärfen. Ich bin in letzter Zeit ins Schwimmen geraten. Wissen Sie auf, dass Sie nicht untergehen. Meine Grenzen bis auf den Bruchteil eines Millimeters genau zu kennen, ist eine meiner großen Tugenden, Watson. Ich brauche keine Außenwelt, die mir Grenzen setzt. Sie kennen nur die ungefährliche Dosierung einer einzigen Spritze, Holmes. Was die bleibenden Wirkungen angeht. Treibe ich in unbekannten Gewässern, ja, ich weiß. Aber das Gehirn, das sie wahrnimmt, ist noch immer meines. Lassen Sie sie bitte herein, Watson. Sie? Verstehe. Sie erwarten eine... Seien Sie nicht albern, keineswegs. Aber woher wissen Sie dann... Die Klingel wurde von einem schwachen Finger gedrückt, von einem zögernden noch dazu... Ich habe keine Männerstiefel die Stufen heraufkommen gehört, obgleich das Fenster offen steht. Und da ist ein leichter Jasminduft, der hereinweht. Seien Sie so gut und machen Sie ihr auf, Watson. Sie wird Ihren Entschluss hereinzukommen sehr schnell rückgängig machen. Ich werde Sie nicht fragen, woher Sie das wissen. Gut so. Ihr Vater hat mich angelogen und Sie haben mir ebenfalls die Wahrheit vorenthalten. Woher soll ich wissen, dass Sie jetzt nicht auch lügen? Mein Vater hat nicht gelogen. Das Manuskript ist gestohlen worden. Das behauptet er. Aber meinen Sie nicht auch, dass die Angelegenheit höchst merkwürdig ist und dass ich aus mir noch unerklärlichen Gründen das einzige Opfer bin? Jetzt nicht mehr. Ich sage Ihnen, mein Vater ist verschwunden. Das ist keine Lüge. Die Polizei wird Ihnen vielleicht glauben. Sie beschatten ihn Tag und Nacht. Sie werden die Ersten sein, die wissen, dass er verschwunden ist, falls er verschwunden ist. Warum fragen Sie nicht bei Scotland Yard nach? Weil mein Vater Karl Marx ist. Er ist aus mehreren europäischen Ländern ausgewiesen worden und hat hier in den letzten 20 Jahren einen friedlichen Hafen gefunden. Irgendein Problem könnte als Vorwand benutzt werden, ihn aus England rauszuwerfen. Und Sie haben den Verdacht, dieser Bakunin habe ihn gekidnappt. Ja, wer sonst? Er ist der größte politische Rivale meines Vaters. Der würde doch von nichts zurückschrecken. Wo wurde Ihr Vater zum letzten Mal gesehen? Er verbringt jeden Tag im Lesesaal des British Museum. Und gestern ist er nicht nach Hause gekommen. Und was tut er jeden Tag im Lesesaal des British Museum? Er recherchiert für das Kapital. Ja, der berühmte Sprössling. Sie spotten über das wichtigste Buch der Weltgeschichte. Tatsächlich? Die Bücher von gestern, bitte. Entschuldigung, Platz Nummer H10. Die gleichen Bücher wie gestern. Danke. Sie haben sich den Bart abrasiert. Ich hätte Sie beinahe nicht wiedererkannt. Oh, ja. Meine Frau, verstehen Sie, er kitzelt Sie. Sie haben uns gestern einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ja, tatsächlich. Einfach so in Ohnmacht fallen und dann da liegen auf dem aufgeschlagenen Buch mit blau angelaufenem Gesicht. Hier ist Ihr Notizbuch. Sie haben es liegen lassen. Danke. Tut mir leid, Ihnen Probleme gemacht zu haben. Wir wollten gerade den Arzt rufen. Na, zum Glück kam mir dann Ihr Freund vorbei und hat Sie nach Hause gebracht. Oh ja, er hat einige Mühe gehabt, mich rauszuschleppen, denke ich. Keineswegs. Ein so kräftiger Mann. Ich hoffe, er war nicht unhöflich. Um ehrlich zu sein, doch. Zum Glück konnte ich nicht verstehen, was er sagte. Sie sprechen kein Deutsch, oder? Deutsch ja, aber kein Russisch. Soll ich Ihnen einen Schuhkarren kommen lassen, um das alles zu Ihrem Platz zu bringen? Nein, aber könnten Sie mir bitte sagen, ob Sie das Buch zugeklappt haben, nachdem ich in Ohnmacht gefallen war? Warum wollen Sie das wissen? Ich habe die Stelle vergessen. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Diese Illusion, dass der neue Wert nicht abgeleitet wird vom Austausch der neuen Arbeitsstunden, die sich in 40 Talern für 12 Stunden von tatsächlicher Arbeit niederschlagen. Zum Beispiel ein Mehrwert von 25% Anteil hieran, doch so, dass es zu einer 10%igen Zuwachsrate im Gesamtkapital kommt. Holmes? Sir Charles? Niemals hätte ich erwartet, dass Sie hier sitzen. Niemals hätte ich erwartet, dass Sie mich hier besuchen kommen. Ich hatte gehört, dass Sie in diese Geschichte verwickelt worden sind, Holmes, aber ich hatte gehofft, dass Sie in der Zwischenzeit klar gesehen und sich davon zurückgezogen hätten. Und warum genau sollte ich das getan haben, Kommissar? Sie wissen doch sicher, wer dieser Marx ist. Ich finde es langsam heraus. Diese Leute haben in Irland Dinge aufgewühlt. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was das bedeutet. Und Sie wollen die Revolution direkt hier in England entfachen. Ja, aber wohl kaum über Nacht, Sir Charles. Und gewiss nicht so bald, dass der Chef der Londoner Polizei mit einem 38er-Revolver in seiner linken Innentasche herumspazieren muss. Kann man das sehen? Man kann es wie alles sehen, aber nicht notwendigerweise bemerken. Nur wenn Sie Ihren Arm hochheben, ist da eine kleine Beule in der von Ihrer Frau perfekt gebügelten Jacke. Und außerdem habe ich beobachtet, dass Sie um sich schauen, als erwarteten Sie eine gewisse Gefahr in Ihrem Rücken. Das reicht, Holmes. Sie müssen mich nicht weiter beeindrucken. Es gab einen Mord heute Morgen. Nicht Marx? An einem seiner Anhänger, ein Arbeiter aus Brixton. Nur ein Mitläufer, niemand Wichtiges. Wir fanden ihn mit diesem Zettel in der Hand. Bakunin ist ein Polizeispitzel. Er bekommt 25.000 Pfund im Jahr vom Zar, um Exilrussen zu bespitzeln. Was sagen Sie zu der Wunde? Ein Minsker Miniaturdolch, kein Zweifel. Sauber, präzise. Man kann sie nur auf dem Festland finden. Sie sind in England illegal, können hier weder gekauft noch eingeführt werden. Sie verdächtigen natürlich Bakunin. Er ist der Mann. Oder Nachajew, sein Mitarbeiter. Er hat einen Minsker Miniaturdolch. Haben Sie den Dolch gesehen? Zunächst bemerkt und dann gesehen. Holmes, ich rate Ihnen, diesen Fall aufzugeben. Es ist gefährlich und nun, es kann Ihrem Ruf nur schaden, für diese Leute zu arbeiten. Ich habe von einem Klienten den Auftrag, einen vermissten Mann zu finden, Sir Charles. Ich bin zur Loyalität verpflichtet. Ihre Loyalität gebührt der Queen und dem Land. Daran sollte ich Sie nicht erinnern müssen. Marx zu finden ist Angelegenheit der Polizei. Ihn zu überwachen war ebenfalls Angelegenheit der Polizei. Trotzdem ist es gelungen, ihn vor Ihren Augen zu entführen. Daran sollte ich Sie nicht erinnern müssen. Die Geschichte aller bis heute bestehenden Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier Mann und Sklave, Patrizier und Plebejer, Lord und Leibeigner. In einem Wort, Unterdrücker und Unterdrückte standen in ständigem Gegensatz zueinander. Ein Kampf, der jedes Mal entweder in einer revolutionären Rekonstitution der Gesellschaft insgesamt oder dem gemeinsamen Ruin der kämpfenden Klassen endete. Sie brauchen mir nicht zu sagen, warum Sie hergekommen sind, Watson. Ich kann den Vorwurf in Ihren Augen lesen. Es ist erst 3:30, 2 Stunden zu früh für den Tee, und Sie haben die Patienten, die in Ihrer Praxis warten, sitzen lassen. Ich kann das Desinfektionsmittel riechen, mit dem Sie Ihre Hände gewaschen haben. Hören Sie, Holmes. Sie haben nur vergessen, Ihre Kriegsorden und Ihre Ehrenlegion-Medaille anzulegen. Ich bin hergekommen, um mich an meine Loyalität gegenüber Queen und Land zu erinnern. Ich wusste, dass Ihnen Sir Charles Warren früher oder später einen Besuch abstatten würde, aber ich dachte nicht, dass es so bald sein würde. Sagen Sie mir, Doktor, wenn ich einen Mann ohnmächtig machen und sein Gesicht blau anlaufen lassen wollte... Schweifen Sie nicht vom Thema ab, was für einen Zaubertrank würde ich benutzen? Ich weigere mich, in diese Geschichte verwickelt zu werden. Ich würde natürlich Ethylchlorid nehmen. Hören Sie, Holmes. Ethylchlorid? Seien Sie nicht albern. Hören Sie endlich... Also ist es doch Stickstoffoxidul, danke, Doktor. Unverschämt. Und ich müsste es nicht auf ein Taschentuch träufeln und dem Opfer unter die Nase halten wie Äther, nicht wahr? Es könnte auf etwas nah an seinem Gesicht gegossen werden. Zum Beispiel auf eine Buchseite, ja? Er müsste sein Gesicht sehr nah dran halten und es lange einatmen. Genau. Und wo führt uns das hin? Zu Das Kapital. Und das ist? Das wichtigste Buch der Weltgeschichte. Holmes. Herr Marx war dabei, seine Arbeit an seinem Kapital fortzusetzen, trotz des gestohlenen Manuskripts. Er benötigte ein paar Berechnungen, die Dr. Richard Price in seinem Buch An Appeal to the Public on the Subject of the National Debt, London 1772, publiziert hatte. Marx ist äußerst kurzsichtig und musste sich tief über die Seite beugen, nah genug, damit das Stickstoffoxidul seine Wirkung tun konnte. Und wie ist das Stickstoffoxidul auf die Buchseite gelangt? Seite 124, um es genau zu sagen. Von Price's An Appeal to the Public on the Subject of the National Debt? Genau das werden wir im türkischen Bad in Hammersmith herausfinden. My dear Watson. Ich weiß, dass es Sie überrascht, mich hier zu sehen, Genosse Bakunin. Aber bei unserer letzten Begegnung konnte ich ganz deutlich das Bergamottöl an Ihnen riechen, das man in England nur in der Seife findet, die in türkischen Bädern verwendet wird. Da Sie um 7 Uhr noch immer so stark danach rochen, schloss ich, dass Sie gegen 6 Uhr abends dort gewesen sein mussten. 2 Stunden vor Ihrem Vortrag. was die türkischen Bäder von Hammersmith am naheliegendsten erscheinen ließ. Sie wollen mich ablenken mit Ihren Reden. Ich warne Sie, Mr. Sherlock Holmes. So einfach können Sie Bakuni nicht aus der Welt schaffen. Auch wenn ich einen Leibwächter weniger habe, habe ich immer noch genug Männer hier, die Sie daran hindern werden. Einen Leibwächter weniger? Spielen Sie doch nicht den Unschuldigen. Sie haben heute früh versucht, mich zu erschießen. Haben mich verfehlt und einen meiner Mitarbeiter getötet. Meine Männer werden Sie jetzt nach Waffen durchsuchen. Genosse Bakunin, wenn ich beschlossen habe, Sie hier im türkischen Bad zu treffen, war es, um jeglichen Zweifel über Waffen auszuschalten. Sie sehen mich hier, wie ich in dieses Yamatar geboren worden bin. Wo meinen Sie, könnte ich wohl eine Waffe versteckt haben? Es gibt immer eine Möglichkeit. Ja, nicht wahr, Genosse Nachajew? Sie zum Beispiel haben Ihren Minsker Miniaturdolch unter die Achselhöhle geklebt. Sie können von dort, wo Sie stehen, sein Messer sehen? Bemerken. Aus welchem anderen Grund sonst sollte er seinen Arm so fest gegen seinen Leib drücken, sogar jetzt, wo er entdeckt worden ist? Eines Tages werden Sie zu clever sein für Ihr eigenes Wohl. Sie nicht, Nachajew. Das Messer, das Sie so beharrlich an sich drücken, belastet Sie schwer als den Mörder eines Anhängers von Karl Marx in Brixton heute früh. Ich dachte, Sie hätten sich seiner in der Zwischenzeit entledigt. Dieses Messer kann noch immer Zungen abschneiden. Oder einen perfekten, unentdeckbaren Schnitt entlang der Seiten eines gewissen Notizbuches im Lesesaal des British Museum machen. Er ist ein Verrückter. Du kannst ihn auch gleich umbringen, Nachajew. Eine Minute noch, Bakunin. Bevor Mr. Nachajew meine Aorta in einem 45-Grad-Winkel von der linken Seite her ansticht, um den Schnitt weniger leicht identifizierbar zu machen, wie er es heute früh in Brixton getan hat. Ich fange bei der Leber an. Was haben Sie mit Marx gemacht? Sie... Warte, das gefällt mir. Was ich mit Marx gemacht habe? Genau. Nachdem Sie ihn auf seinem Platz Nummer H10 im Lesesaal des British Museum mit Stickstoffoxidul bewusstlos gemacht haben, haben Sie ihn zusammen mit drei entscheidenden neuen Seiten von das Kapital hinausgetragen. Jenen Seiten, die von der Profitspanne handeln, um Ihren Diebstahl des 700-Seiten-Manuskripts in der letzten Woche zu vervollständigen. Der Mann ist verrückt. Eben diese drei Seiten, die mein lieber Freund Watson zweifellos in der Zwischenzeit in Ihren Kleidern im Umkleideraum gefunden hat, da ich ihm genug Zeit gelassen habe, dies zu tun, während ich Sie hier in Schach hielt. Was? Sie haben sie doch gefunden, nicht wahr, Watson? Ich habe sie. Sie können näher kommen, Doktor. So nah, dass Sie Mr. Nachajew abknallen können, falls er sich mir mit seiner Minsker Miniatur nähert. Sie? Ich sagte, ich sei unbewaffnet, meine Herren. Das entspricht der Wahrheit. Ich habe es fürchtig unterlassen, meinen Mitarbeiter zu erwähnen. Geben Sie mir die Seiten, Watson. Danke. So, Bakunin, jetzt brauchen Sie mir nur noch zu sagen, wo Sie Karl Marx versteckt haben. Oder möchten Sie lieber, dass ich Sie Sir Charles Warren von Scotland Yard übergebe, dessen Methoden im Umgang mit ausländischem Gesindel Ihnen wohl bekannt sind? Wenn ich an einen Gott glaubte, wenn ich an die Staatsautorität glaubte, wenn ich die Königin von England hochachtete, was ich alles nicht tue, würde ich bei alledem schwören, dass ich damit nichts zu tun habe, Holmes. Und wie erklären Sie diese fehlenden Seiten von das Kapital, die in Ihren Kleidern im Umkleideraum gefunden wurden? Von Marxes Leuten dort versteckt, um den Verdacht auf mich zu lenken. Zeigen Sie mir die Seiten. Das sind Fälschungen. Woher wissen Sie das? Diese Seiten sind lesbar. Marxens Handschrift ist für jedermann unentzifferbar. Ausgenommen seine Tochter Elia. Ja, das müssen Fälschungen sein. Aber Sie erkennen es als das Notizbuch Ihres Vaters. Ich habe es selbst zu seinem Geburtstag für ihn in Leder gebunden. Was bedeutet, dass wer immer ihn entführt hat, im Besitz der Originalseiten ist? Ja, das kann nur Bakunin sein. Können Sie mir ein Motiv nennen? Was für ein Motiv braucht ein Anarchist? Chaos und Verwirrung stiften. Ich bin leider politisch völlig ungebildet. Sie müssen mir ein bisschen helfen. Mein Vater hat ihn aus der internationalen Arbeiterbewegung ausgeschlossen. Aha. Ja, das war ein harter Schlag für seinen Stolz. Aha. Und jetzt quält er sich damit ab, die Anhänger meines Vaters für seine anarchistische Bewegung zu gewinnen. Aber ohne Erfolg. Und warum hat Ihr Vater ihn ausgeschlossen? Ihre Gedanken sind unvereinbar. Ihre Gedanken oder die Männer selber? Was ist das für ein Unterschied? Es könnte der Unterschied sein. Sehen Sie, in unserer Demokratie haben die beiden politischen Parteien riesige Meinungsunterschiede. Und dennoch lassen sie sich nicht dazu herab, einander zu entführen und zu ermorden. Vielleicht, weil ihre Unterschiede gar nicht so groß sind. Weil sie zwei Seiten der gleichen Münze sind. Weil sie nicht mit Leidenschaft an ihre Sache glauben. In meiner Welt spielen wir nicht für einen einfachen kosmetischen Wandel der Regierung. Wir kämpfen für die Zukunft. Für das Leben, gegen den Tod. Ist es nicht möglich, dass Ihr Vater sich selber irgendwo versteckt hat? Um den Verdacht auf Bakunin zu lenken, Chaos und Verwirrung zu schaffen? Also Sie haben mir selber gesagt, dass der Mann, der meinen Vater aus dem Lesesaal geschleppt hat, ein großer, bärtiger, russisch sprechender Mann gewesen ist. Ja, das war mit Sicherheit Bakunin. Ja, genau so hat die Bibliothekarin ihn beschrieben. Und genau darum kann es nicht Bakunin gewesen sein. Wenn Bakunin mit Ihrem Vater hätte sprechen wollen, hätte er Deutsch gesprochen, die Sprache, in der sich die beiden unterhalten. Wenn er sich mit der Bibliothekarin hätte verständigen wollen, hätte er Englisch gesprochen, nicht Russisch, wie der Mann, der ihren Vater entführt hat. Ja, warum hat dieser Mann dann Russisch gesprochen? Damit wir denken, er sei Bakunin. Ungeschickt. Eine zweite Fehlberechnung. Eine zweite? Ja. Heute Morgen um 10 Uhr hat jemand versucht, Bakunin in Hammersmith umzubringen. Während zur gleichen Stunde Bakunin und seine Männer im Verdacht stehen, in Brixton einen der politischen Anhänger ihres Vaters ermordet zu haben. Wenn es also tatsächlich Nachajew war, Bakunins erster Leibwächter, der den Mann erstochen hat, ist es nicht merkwürdig, dass er zum Zeitpunkt des Mordversuchs nicht an der Seite seines Bosses war? Ja, und was schließen Sie aus all dem? Dass ich lieber politische Wissenschaften studiert hätte statt Chemie. Das, was alle Dinge kennt und von keinem gekannt wird, ist das Objekt. Entsprechend ist es der Träger der Welt, die universale Bedingung von allem, was sichtbar ist, von allen Objekten. Und es ist immer vorausgesetzt. Denn was auch immer besteht, besteht nur für das Subjekt. Somit würde ich, Sherlock Holmes, Subjekt, reines Wissen, das unbekannte Wissen sein, wäre nicht dieser Körper, der Objekt ist. Dieser Körper ist Vorstellung, ein Objekt unter Objekten, den Gesetzen der Objekte unterworfen und schneidet meine Perfektion. Sieht Ihnen gar nicht ähnlich, sich so überraschen zu lassen. Bei Ihrem Reaktionsvermögen? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, Watson. Ich war in Tagträume versunken. Sie? Ja. Es gibt kein anderes Wort dafür. Können Sie sich das vorstellen? Ich wandle eine stille Straße entlang, vergesse alles um mich herum und denke an Schopenhauer. Ein objektiven Körper, abgelöst vom subjektiven Hirn, angreifbar. Ich. Hat er Ihre Brieftasche gestohlen? Der war nicht hinter meinem Geld. Ja. Stillhalten. Ich weiß, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist, es Ihnen unter die Nase zu reiben, Holmes, aber ich habe versucht, Sie zu warnen. Das haben Sie, Sir Charles. Das sind Leute, die Regierungen stürzen und Monarchen enthaupten wollen. Vor dem Leben eines einzelnen Mannes machen die nicht Halt. Ich habe die ganze Bakunin-Bande heute Morgen ausheben lassen. Die Bakunin-Bande. Alle außer Nachajew natürlich. Ja, er ist uns durch die Maschen geschlüpft. Die anderen sind alle des Mordes, versuchten Mordes und Entführung angeklagt. Sie sind alle in Wandsworth und warten darauf, abgeschoben zu werden. Ich rechne damit, sie auf dem nächsten Schiff nach Russland zu haben. Ohne einen ordnungsgemäßen Prozess? Diese Leute verfechten eine Welt, in der ordnungsgemäße Rechtsprozesse nicht existieren. Sollen sie doch eine Kostprobe eines Lebens ohne bekommen und sehen, wie ihnen das gefällt. Ja. Und versuchen sie nicht, mir zu widersprechen, Holmes. Mein Auftrag ist es, diese Insel von jeglicher Gefahr für die Krone zu befreien. Meine Methoden werden an höchster Stelle nicht in Frage gestellt. Wo wollen Sie denn hin? Der Vater meiner Klientin schwebt in großer Gefahr. Ich muss ihn finden. Marx, sparen Sie sich die Mühe, Holmes. Was? Tot? Höchst lebendig, muss ich leider sagen. Bakunin hatte nichts mehr zu gewinnen, indem er ihn festhielt. Ich habe ihm die Wahrheit abgezwungen. Da bin ich aber erleichtert. Wo war er denn? In einem Lagerraum des türkischen Bads in Hammersmith. Ich habe sofort seine Tochter benachrichtigt und nach einer kleinen Unterredung hat sie beschlossen, ihn mitzunehmen nach Belgien auf einen dringend nötigen Urlaub. Nach Belgien? Da kann er die ganze Geschichte vergessen. Und das Manuskript? Was für ein Manuskript? Das Kapital, das Bakunin gestohlen hat. Von einem Manuskript weiß ich nichts. Mein Fach ist Verbrechen. Watson, beschreiben Sie mir meine Wunde. Kommt nicht in Frage. Ihr Zustand erlaubt es nicht. Dann werde ich sie Ihnen beschreiben. Sauber, glatt, 5 Millimeter lang, ungefähr 4 Zentimeter tief, hervorgerufen von einem Minsker Miniaturdolch. Irgendein anderes, weniger präzises Messer und Sie würden jetzt eine Leiche flicken, nicht einen Verwundeten. Jedenfalls brauchen Sie sich wegen dieses Nachrajew keine Sorgen zu machen. Er wird Sie nicht noch einmal angreifen. Er hat mich noch nicht angegriffen, Sir Charles. Aber Sie haben doch selber gesagt, die Wunde stamme von einem Minsker Miniaturdolch. Ja, Watson, aber nicht durch Nachajews Hand. Nachajew sticht, um zu töten. Er will meinen Tod. Ich war zerstreut. Er hatte jede Menge Zeit, es richtig zu machen. Selbst ein russischer Killer kann einmal versagen. Ich habe ihm kräftig in die Lenden getreten. Ein russischer Killer schreit nicht, au, verdammt, um seinem Schmerz Luft zu machen, bevor er davonrennt. Nachajew! Ich weiß, dass Sie hier irgendwo sind. Ich habe das ganze Bad abgesucht. Ich bin bewaffnet. Zwingen Sie mich nicht, dieses Ding zu benutzen, wenn ich nicht muss. Nachajew! Sie bluten, Holmes. Können Sie im Dunkeln sehen? Riechen. Blut kann ich aus 5 Meter Entfernung riechen. Ich bin verbunden worden, aber es ist leider eine ziemlich hartnäckige Wunde. Geben Sie mir was zu trinken. Was tun Sie hier in diesem Lagerraum? Sterben. Offenbar. Ihre Gesichtsfarbe sagt mir, dass Sie Gift genommen haben. Das Spiel ist also aus, ja? Sie haben die anderen alle geschnappt. Es war nur eine Frage der Zeit. Sie sind ein Dummkopf. Ein Mann wie ich tötet sich nicht mit Gift. Er wirft sich von einer Brücke, hängt sich auf. Keine Ahnung, was die mir in die Wodkaflasche getan haben. Sie war ungeöffnet, bevor ich trank. Die werden langsam wirklich zu Experten in solchen Sachen. Oh, Sie müssen schon 3-mal tot sein von dem Zeug. Wasser. Das erste Glas ist umsonst, das nächste wird Sie Auskunft kosten. Das ist gut. Das gefällt mir. Keine Barmherzigkeit. Der Mann, der mich gestochen hat, wie kam der an Ihr Messer? Ich hab's ihm gegeben. Warum? Sie wollten es mich nicht selber machen lassen. Ich hätte nicht verfehlt. Aber sie wollten sie nicht tot, nur aus dem Weg. Warum? Warum, Nachajew? Damit sie sich die anderen ungestört vom Hals schaffen konnten. Vom Hals schaffen? Abschaum der Menschheit. Auch Marx? Klar. Sie müssen von innen verbrennen. Wollen Sie, dass ich Sie von Ihrem Elend befreie? loswerden. Es klebt an mir, in meiner Haut. Warum haben Sie Bakunin verraten? Er war Ihr bester Freund. Aus genau diesem Grund. Holmes. Holmes, diese Männer. Marx. Bakunin. Alles, was die wollen, ist die Welt verändern, sie. Sie besser machen. Besser. Die haben keine Ahnung von der Lust des Verbrechens, von Mord, von Verrat. So wie die Welt wirklich ist. Schwarz. Und schlecht? Trostlos. Trostlos. Das beste und einzige Wort von allen. Schwarz. Nachajew, Sie müssen es mir sagen. Wo ist Marx? Man sagte mir, Sie würden mit dem Nachtdampfer heute Abend nach Belgien reisen. Ich habe es mir seit Jahren zur Gewohnheit gemacht, mir sämtliche Zug- und Schiffsabfahrten zum Festland zu merken. Und ich wusste, dass heute Abend kein Schiff nach Ostende geht. Und welches Schiff es genau war, war nur eine Frage der Ableitung. Egal, wo sind wir? In Harwich. Der Dampfer nach Bremen. So ist es. In Deutschland wird mein Vater verhaftet werden. Wir müssen runter von dem Schiff. Hier entlang. Schnell. Bleiben Sie stehen. Gott sei Dank, Sie sind wohlauf, Holmes. Watson hat mich rufen lassen, sobald er feststellte, dass Sie verschwunden waren. Er hat einen Wagen für Sie bereitgestellt auf dem Kai. Also, wir können jetzt an Land gehen? Sie, ja. Sie allein. Ach, in dem Fall bleibe ich. Holmes. Wenn Sie Anklage gegen diese Leute erheben wollen, bringen Sie sie vor Gericht. Beide haben korrekte Aufenthaltsgenehmigungen und die können nur vom Home Office widerrufen werden. Bis dahin können Sie legal nicht abgeschoben werden. Sie wissen sehr wohl, Warren, dass Sie andererseits nicht wieder hereingelassen werden, wenn Sie sie einmal aus dem Land geschafft haben, wie Sie es zweifellos mit Bakunin gemacht haben. Bakunin? Deportiert? Nach Russland. Die zaristische Polizei ist zweifellos über seine bevorstehende Ankunft informiert. Aber einer seiner Männer fehlt. Wenn Sie Nachajew meinen, der hat sich aufgehängt. Lassen Sie uns genau sein, Sir Charles. Sie haben seinen durch 4 Gramm Strychnin getöteten Körper an einen Balken im türkischen Bad von Hammersmith gehängt, nachdem er Sie über Bakunin informiert und einen Anhänger des Herrn Marx in Brixton mit seinem Minsker Miniaturdolch erstochen hatte, um Animositäten zwischen der kommunistischen und der anarchistischen Bewegung zu erzeugen. Nachajew konsumierte bereits das Gift, als einer Ihrer Leute ihn verkörperte und auf mich losging. Auf Sie? Ja, Miss Marx. Ich bin heute Morgen nur 6 Millimeter neben der Aorta von einem Dolch getroffen worden. Ich tue im Augenblick, was ich kann, mich aufrecht zu halten und nicht ohnmächtig zu werden. Dann war das also alles ein Werk von britischen Agenten? Von sehr guten sogar. Sie konspirierten zwischen Scotland Yard und dem Home Office, um Spannungen zwischen sämtlichen in London agierenden radikalen Bewegungen zu schaffen. Sie sind alle umfassend ausgebildet. Sie haben gelernt, Russisch und Deutsch zu sprechen, zu entführen, zu töten, wenn nötig, und die Spuren von völlig Unschuldigen zu hinterlassen. Sie finden das komisch, Marx? Ja, ich lache, weil ich hier Gelegenheit habe, dem großen Sherlock Holmes zuzusehen, wie er etwas so Elementares entdeckt. Sagen Sie mir noch, Warren, was Sie mit dem Kapital gemacht haben. Ich warne Sie. Wenn damit irgendetwas Unheilvolles geschehen ist, werde ich Sie bis vor das Parlament zitieren, wegen Zerstörung eines historischen Dokuments von großem Wert. Von Mehrwert. Papa, scht. Nun? Es befindet sich in den Händen von Experten des Home Office. Es wird auf seinen subversiven Inhalt hin geprüft. Ja, viel Glück, wenn Sie meine Handschrift lesen können. Informieren Sie sie, dass ich es morgen abholen werde, schriftlich, wenn nötig. Ich rate Ihnen, dieses Schiff sofort zu verlassen, Holmes. Was mich betrifft, so schlage ich Ihnen einen Handel vor, Sir Charles. Sie wollen mich forthaben. Gut, ich gehe. Aber Sie haben nichts gegen meine Tochter. Lassen Sie sie unter dem Schutz von Mr. Sherlock Holmes nach Kentish Town zurückkehren. Einverstanden. Ich gehe nicht ohne dich zurück, Papa. Schnell jetzt! Sie lichten die Anker. Ich will nicht. Holmes, bitte nehmen Sie sie mit. Eines Tages werde ich Sie vielleicht für diesen Dienst bezahlen. Schnell! Das Schiff fährt schon. Wir sind noch nicht auf See. Aber Ihre Tochter ist wohlbehalten auf dem Weg nach London mit Dr. Watson. Der Kommissar glaubt, ich bin auch dabei. Kommen Sie jetzt, schnell! Dafür bin ich zu alt, Holmes. In Bremen werden Sie verhaftet. Wenn Sie erst wieder in London sind, wird Warren versuchen, Sie legal abzuschieben. Es wird ihm nicht gelingen. Aber das Schiff fährt schon. Beeilen Sie sich. Warrens Leute sind an Bord, bereit, Sie der Polizei in Bremen zu übergeben. Gehen Sie über Bord. Ich komme nach und helfe Ihnen, an Land zu schwimmen. Schnell! Ich muss Ihnen etwas sagen, Holmes. Was jetzt? Schnell, Marx. Ihre Wahrnehmungsfähigkeit ist sehr eindrucksvoll, wenn auch äußerst begrenzt. Wieso begrenzt? Sie sind fähig, die Welt auf eine mathematische Gleichung zu reduzieren. Nur der Gedanke, einen Fall zu lösen, bringt die Welt wieder in ihre vorbestimmte Ordnung. Nachdem Kriminalität sie auf den Kopf gestellt hat. Stehen bleiben! Und was sollte ich Ihrer Meinung nach anderes tun, stehen bleiben oder ich als die Welt wieder zurechtzurücken? Sie verändern! Lassen Sie das jetzt! Schauen Sie nach unten! Können Sie runterspringen? Ich bin ein alter Mann! Sie haben keine Wahl! Worauf warten Sie? Sollten wir das nicht diskutieren? Die Konsequenzen bedenken! Schluss damit! Los! Holmes! Das ist nicht logisch! Ausnahmsweise! Sherlock Holmes und der Fall Karl Marx von David Zane Meyrowitz. Musik Matthias Turo. Die Rollen und ihre Darsteller: Sherlock Holmes Ulrich Mattes, Karl Marx Friedhelm Tock, Elena Marx Tatjana Klasing, Michael Bakunin Hans-Peter Halwachs, Dr. Watson Christian Redl, Sir Charles Warren Christian Brückner, Sergei Nachajew Heinrich Giskes, Bibliothekarin Claudia Mischke. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Gabriele Neugruder. Regieassistenz Peter Schilzke. Regie Dieter Karls. Redaktion Wolfgang Schiffer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks und des Senderfreies Berlin 2001.